Wie schön du bist, Papa. Wie gut du aussiehst. Nein, wie du aussiehst. Wirklich ein Prachtmädel. Aber du bist doch die Allerschönste, wirklich die Schönste von allen. Ach, lass doch den Unsinn. Ah, Gräfin Rostova. Graf Rostov. Erfreut, Sie zu sehen. Oh, bitte. Darf ich Ihnen meine Tochter vorstellen? Charmant. Bitte wollen Sie sich in den Saal begeben? Hier, Gräfin, hier, Ilja Andrejewitsch. Kommen Sie hierher. Der Zar muss gleich kommen. Hier haben Sie einen guten Blick. Das ganze diplomatische Korps ist geladen. Sehen Sie dort den mit den grauen Haaren? Das ist der holländische Gesandte. Und da der französische Gesandte, Coulancourt. Oh, sehen Sie, die Königin von Petersburg, die Gräfin Besuchowa. Wie schön sie ist. Und wie die Herren um sie herumwedeln, die Jungen wie die Alten. Der Dicke mit der Brille an ihrer Seite, das ist ihr Mann, so ein kosmopolitischer Freimaurer. Sehen Sie nur, wie er neben seiner Frau wirkt. Der Hanswurst, wie er im Buch steht. Er kommt öfter zu uns ins Haus. Ich halte Pierre Besuchow für einen gutmütigen und klugen Menschen. So kennen wir ihn wenigstens. Da ist Balkonski. Sehen Sie ihn, Mama? Wissen Sie doch, er hat damals in Otradno hier bei uns übernachtet. Ach, Sie kennen ihn. Ich kann ihn nicht ausstehen. Er ist grenzenlos hochmütig, ganz wie sein Vater. Er hat sich Speranski angeschlossen und die beiden hecken miteinander alle möglichen Projekte aus. Sehen Sie doch nur, wie er sich gegen die Damen benimmt. Da spricht eine mit ihm und er wendet sich ab. Er sollte sich nur einmal gegen mich so etwas herausnehmen wie gegen diese Dame, da ich würde ihm heimleuchten. Der Zar! Alles wich zur Seite und der Zar trat lächelnd in den Saal. Er führte die Hausfrau am Arm, ohne seine Schritte der Musik anzupassen. Hinter ihm traten die Herren zu den Damen und die Paare ordneten sich zur Polonaise. Mehr als die Hälfte der Damen hatte bereits Kavaliere. Natascha merkte, dass sie mit ihrer Mutter unter jene kleinere Hälfte der anwesenden Damen geraten war, die an die Wand gedrängt und nicht engagiert wurde. Ihre glänzenden Augen sahen erschrocken in den Saal. Und man hätte aus ihnen die gleiche Bereitschaft zum Hinnehmen der höchsten Freude wie des tiefsten Leides herauslesen können. Kommt denn wirklich niemand zu mir? Werde ich diesen ersten Tanz wirklich nicht mittanzen dürfen? Wird denn wirklich von allen diesen Herren kein einziger auf mich aufmerksam? Es ist ja, als sähen sie mich überhaupt nicht. Und wenn sie mich doch einmal ansehen, dann machen sie dabei ein Gesicht, als wollten sie sagen, ach, das ist nicht das Richtige, da lohnt es sich ja gar nicht hinzusehen. Nein, das ist doch nicht möglich. Sie müssen doch wissen, wie furchtbar gern ich tanzen möchte und wie famos ich tanzen kann. Und wie viel Spaß sie davon hätten, wenn sie mit mir tanzen würden. Nanu, Fürst, warum tanzen Sie nicht? Sie tanzen doch sonst immer. Besuchow, du glaubst gar nicht, wie lustig ich das alles finde. Sieh nur, niemand wagt zu tanzen. Obwohl das Orchester spielt und die Damen vor Sehnsucht vergehen, doch endlich zum Tanz engagiert zu werden. Und warum getraut sich niemand? Weil der Zar diesen Tanz nicht tanzt. Das geniert sie. Sehen Sie dort das Mädchen im weißen Kleid, das so traurige Augen macht? Ich meine die Dunkelhaarige. Das ist meine Protégée, die kleine Rostova. Fordern Sie sie doch mal auf. Es ist ihr erster Ball. Ein reizendes Mädchen. Du hast recht, ich werde tanzen. Vielleicht wagen sich dann die anderen Kavaliere auch hervor. Gräfin, ich hatte heute Abend noch nicht das Vergnügen. Erlauben Sie mir, Fürst, Sie mit meiner Tochter bekannt zu machen. Ich habe bereits das Vergnügen, mit der Comtesse bekannt zu sein. Vorausgesetzt, dass sich die Comtesse noch meiner erinnert. Darf ich um diesen Tanz bitten, Comtesse? Plötzlich strahlte ein glückliches, dankbares Kinderlächeln aus Nataschas Gesicht. Ich habe ja schon so lange auf dich gewartet, schien es sagen zu wollen, als Natascha ihre Hand dem Fürsten André auf die Schulter legte. Fürst André war einer der besten Tänzer seiner Zeit und Natascha tanzte ebenfalls ausgezeichnet. Wie herrlich alles ist. Finden Sie nicht auch? Ja, sehr, Comtesse. Ich freue mich, dass ich Ihnen wieder begegnet bin. Erinnern Sie sich wirklich an meinen Besuch im Frühjahr? Natürlich. Ich weiß noch, wie Sie in der Kalesche angefahren kamen. Da haben Sie ein so finsteres Gesicht gemacht. Ich muss Ihnen etwas gestehen. Wissen Sie noch die Mondnacht, als Sie nicht schlafen gehen wollten und am Fenster saßen und fliegen wollten? Ich konnte auch nicht schlafen. Ich habe alles gehört, ohne es zu wollen. Oh Gott. Sie müssen mich jetzt für ein albernes Gänschen halten. Aber nicht doch, Comtesse, ganz und gar nicht. Nein, wirklich im Gegenteil. Fürst André hatte Natascha zum Tanz aufgefordert, weil ihn Pierre Besuchow auf sie aufmerksam gemacht hatte. Kaum aber hatte er den Arm um diesen schlanken und geschmeidigen Körper gelegt, kaum spürte er dessen Bewegungen in so unmittelbarer Nähe des Seinen und sah das Lächeln dieses Gesichts so dicht vor sich, als ihm der Reiz ihrer Jugend auch schon wie starker Wein in den Kopf stieg. Und als er sie endlich losgelassen hatte und atemholend dastand und den Tanzenden zusah, da fühlte er sich neu belebt und verjüngt. Fürst André tanzte noch mehrere Male mit Natascha. Außer ihm kamen noch viele andere junge Leute zu Natascha, dass sie den ganzen Abend hindurch selig und mit glühendem Gesicht tanzte. Als sie später durch den Saal lief, um zwei Damen zu einer Cotillon-Tour zu holen, dachte Fürst André plötzlich: Wenn sie zuerst zu der Blonden geht und dann zu der anderen, dann soll sie meine Frau werden. Tatsächlich, sie geht zuerst zu der Blonden. Was für Dummheiten einem manchmal in den Kopf kommen. Aber das ist gewiss. Dieses junge Mädchen ist so nett und dabei so eigenartig, dass sie hier nicht einen Monat tanzen wird, ohne sich zu verheiraten. So etwas bekommt man hier selten zu sehen. Mein lieber Fürst, Sie sollten uns wirklich einmal besuchen. Machen Sie uns allen die Freude. Sie sind jederzeit willkommen. Mit dem größten Vergnügen, Graf. Ich hatte es längst vor, aber die vielen Verpflichtungen in der letzten Zeit... Ach, Papachen, Papachen, ich bin ja so glücklich. Ja, macht dir der Ball Spaß, mein Kind? So wie noch nichts in meinem Leben. Von nun an war Fürst André Balkonski häufig bei den Rastows zu finden, die den Gast stets so schlicht und freudig empfingen wie einen alten Freund. Die Familie, über die Fürst André früher wohl etwas streng geurteilt hatte, schien ihm jetzt aus lauter guten, angenehmen, ungekünstelten Menschen zu bestehen. Er kam gar nicht auf den Gedanken, er könne in Natascha verliebt sein. Er dachte eigentlich überhaupt nicht an sie. Er sah sie bildhaft vor sich. Und nun erschien ihm sein ganzes Leben in einem neuen Licht. Zum ersten Mal seit langer Zeit begann er, Zukunftspläne zu schmieden. Er fühlte in Natascha eine Welt, die ihm bisher gänzlich fremd geblieben war. Eine eigenartige Welt, angefüllt mit Freuden, die ihm unbekannt geblieben waren. Sie bleiben doch zum Mittagessen, Fürst. Wie man hört, sind Sie ein vielbeschäftigter Mann. Aber Ihre Komitees laufen Ihnen doch nicht weg, wie? Ach bitte, ja? Aber wenn Sie wirklich gehen wollen... Durchaus nicht, Comtesse. Wenn ich einen Wunsch aussprechen durfte... Werden Sie nachher singen? Besuchow hat mir von Ihnen erzählt. Er ist ganz hingerissen von Ihrer Stimme. Natürlich wird meine Schwester für Sie singen. Übrigens, Fürst, wie denken Sie darüber? Sie sind doch ein so scharfsinniger Denker und erfassen jeden Charakter auf den ersten Blick. Wie denken Sie über Natascha? Kann sie in ihren Neigungen beständig sein? Kann sie, wie andere Frauen, einen Menschen, den sie einmal liebgewonnen hat, für immer die Treue halten? Das ist nämlich nach meiner Auffassung die wahre Liebe. Wie denken Sie darüber, Fürst? Ich kenne Ihre Schwester zu wenig, als dass ich eine so knifflige Frage beantworten könnte. Und dann habe ich da auch die Wahrnehmung gemacht, dass eine Frau umso beständiger ist, je weniger sie gefällt. Ja, das stimmt, Fürst. Heutzutage hat ein junges Mädchen so viel Freiheit, dass die Freude darüber, dass man ihr den Hof macht, oft die wahre Empfindungsfähigkeit in ihr erstickt. Und Natascha, das muss man sagen, ist dafür sehr empfänglich. Ich glaube, kein anderes Mädchen ist bisher so umworben gewesen wie Natascha. Aber bis auf den heutigen Tag hat ihr noch keiner wirklich zugesagt. Nicht einmal unser lieber Cousin Drubetskoy hat das fertiggebracht, obwohl er doch unter uns gesagt sehr in den Gefilden der Liebelei weilte. Vera, ich bitte dich, sei doch still. Das waren doch Kindereien. Aber warum denn? Sind Sie nicht auch mit Drubetskoy befreundet? Ja, ich kenne ihn. Da hat er doch sicher von seiner Jugendliebe zu Natascha erzählt. Aber ja, bloß wissen Sie, ich habe diesem Thema bisher noch kein rechtes Interesse abgewinnen können. Ich stimme Ihnen da durchaus zu. Allerdings, dieses vertraute Verhältnis zwischen Cousin und Cousine führt mitunter zur Liebe. Vetternschaft ist eine gefährliche Nachbarschaft. Jeder Mann bei den Rastovs hatte ein Gefühl dafür, wem zu Liebe Fürst André kam. Und er selbst machte auch gar kein Hehl daraus und suchte den ganzen Tag an Nataschas Seite zu bleiben. Nicht nur über Nataschas erschrockener, dabei aber glücklicher und hingerissener Seele, sondern über dem ganzen Hause lag das bange Vorgefühl eines großen, immer näher kommenden Geschehnisses. Natascha wurde ganz blass vor Angst und Erwartung, sobald sie ein paar Minuten lang mit ihm allein zusammen war. Seine Schüchternheit machte sie betroffen. Sie merkte, dass er das Bedürfnis fühlte, ihr etwas zu sagen und sich doch nicht dazu entschließen konnte. Und auch die übrigen Mitglieder der Familie Rastov fühlten eine immer stärkere Spannung auf sich lasten, so dass schließlich die alte Gräfin eines Abends, als Fürst André sich verabschiedet hatte, Natascha zu sich ins Zimmer bat. Nun, wie steht es? Um Gottes Willen, Mama, fragen Sie mich jetzt nichts. Man kann nicht darüber sprechen. Mein Kind, ich weiß nicht. Das kann doch nicht so weitergehen. Jetzt muss doch etwas geschehen. Entweder er erklärt sich oder... Was hat er denn gesagt? Ach, ich weiß nicht. Er sagt, ich sei... Mama, bitte, es ist mir peinlich, wenn ich es dir wiederholen soll. Verstehst du das denn nicht? Wenn ich es sage, dann klingt es so lächerlich. Und es gefällt mir doch so sehr, wenn er es sagt. Natascha, liebst du ihn? Ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts. Aber so wie jetzt ist mir noch nie ums Herz gewesen. Wenn ich mit ihm zusammen bin, dann habe ich Angst. Immer. Immer, wenn er da ist. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass es jetzt das Richtige ist? Ja? Mama, was meinst du? Vielleicht. Ich habe ja selber Angst. Na, geh jetzt, mein Liebes. Ach, ich kann ja doch nicht schlafen. Schlafen, daran ist ja gar nicht zu denken. Mamachen. Mamachen, so ist mir noch nie ums Herz gewesen. Wer hätte das denken können? Weißt du, es hat schon damals bei mir angefangen, als er uns im Frühjahr in Otradnoje besucht hat. Und dass er gerade jetzt nach Petersburg kommen musste, während wir hier sind. Und dass er uns gerade auf diesem Ball begegnen musste, das ist alles Schicksal. Es ist ganz klar, das ist Schicksal. Alles musste gerade so kommen. Kaum hatte ich ihn zum ersten Mal gesehen, da hatte ich gleich ein so sonderbares Gefühl. Was hat er denn sonst noch zu dir gesagt? Ach, er hat gefragt, wie das damals mit Boris Drubetskoy gewesen ist. Vera hat es ihm neulich erzählt, wie gemein. Sie weiß doch genau, das waren damals bloß Kindereien. Das war doch ganz etwas anderes. Mama, ist nicht etwas Peinliches dabei, weil er doch Witwer ist? Ach, Unsinn, Natascha. Bete zu Gott, Ehen werden im Himmel geschlossen. Ach, mein goldenes Mamachen, ich habe Sie ja so schrecklich lieb. Und ich bin ja so glücklich. Sie, Fürst? Ich war gerade bei der Arbeit. Ich muss dich sprechen. Ich muss dich unbedingt sprechen. Ich wollte mich schon die ganze Zeit mit dir aussprechen. Ich habe noch nie etwas Ähnliches empfunden. Ich bin verliebt, mein Freund. Verliebt? Tja, in Natascha Rastova, nicht wahr? Ja, in wen sonst? Ich hätte es nie für möglich gehalten. Aber dieses Gefühl ist stärker als ich. Gestern habe ich gelitten und mich gequält. Aber auch dieses Leiden und diese Qual möchte ich für nichts auf der Welt hingeben. Ja, früher habe ich ja gar nicht gelebt. Richtig lebe ich erst jetzt. Aber ohne sie kann ich nicht leben. Aber kann sie mich denn lieben? Ich bin doch so alt im Verhältnis zu ihr. Aber warum sagst du denn nichts? Ich? Ich habe mir das immer gedacht. Dieses Mädchen ist ja so ein Kleinod, so ein... Solche Mädchen gibt es nicht viele. Lieber Freund, ich bitte Sie, machen Sie sich keine künstlichen Skrupel. Überlegen Sie nicht, sondern heiraten Sie. Heiraten Sie. Heiraten Sie. Und ich bin überzeugt, dass es keinen glücklicheren Menschen geben wird als Sie. Aber Natascha... Die liebt Sie. Rede keine Dummheiten, unmöglich. Doch, das weiß ich. Nein, höre mal. Weißt du denn überhaupt, in was für einer Lage ich bin? Ich muss mich einmal über die ganze Geschichte aussprechen. Nun gut, sprechen Sie sich nur aus. Ich freue mich sehr. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Weißt du noch unser Gespräch an der Fähre? Wie entsetzt du damals von mir warst. Damals habe ich geglaubt, mein Leben sei bereits zu Ende. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde mich noch einmal verlieben, ich sei überhaupt imstande, so zu lieben, ich hätte ihm nicht geglaubt. Was ich jetzt empfinde, das ist nicht mehr das Gefühl, das ich von früher her kenne. Die ganze Welt ist jetzt für mich in zwei Hälften geteilt. Die eine ist sie, Natascha, und hier ist alles Glück, Hoffnung, Licht. Die andere Hälfte ist alles, wo sie nicht ist. Und dort ist alles trübe und dunkel. Trübe und dunkel. Ja, ja, das verstehe ich. Ich muss das Licht lieben. Es geht gar nicht anders. Ich kann nichts dafür. Und ich bin sehr glücklich. Na, du verstehst mich. Ich weiß, dass du dich um meinetwillen mitfreust. Ja, ja, ich freue mich. Sagen Sie, mein Lieber, haben Sie schon einmal an Ihren Vater gedacht? Wie? Was hat mein Vater damit zu tun? Sie kennen ihn besser als ich. Vielleicht ist er einverstanden mit der Heirat und gibt Ihnen seinen Segen. Aber es kann auch durchaus anders sein. Ihr Vater ist alt und, entschuldigen Sie, etwas sonderbar geworden. Alte Leute können manchmal nicht begreifen, dass es Menschen gibt, die ihr Leben ändern, die etwas Neues in ihr Leben bringen wollen, während sich das ihre bereits dem Ende zuneigt. Und dann ist er auf die Rostovs wohl auch nicht gerade gut zu sprechen. Ach was, ich werde mein Glück, das einzig wahre Glück in meinem Leben, nicht den Schrullen meines Vaters opfern. Entweder will ich dir in die Ehe ein und gewinnt Natascha lieb als meine Frau, oder... Nun, ich werde mir auch ohne seine Einwilligung zu helfen wissen. Aber warum denn? Ich an ihrer Stelle würde mit ihm sprechen, noch ehe ich um Nataschas Hand anhielte. Wenn Sie Ihren Vater vor vollendete Tatsachen stellen, ist vielleicht nichts mehr gut zu machen. Ja, vielleicht hast du recht. Ja, ich werde nach Lysigory fahren. Gleich morgen. So, du willst heiraten. Die Countess Rostova, sagst du. Schön, dann tu, was du nicht lassen kannst. Bist du nur deshalb hierher gekommen? Es ist keine Laune. Ich habe es mir reiflich überlegt. Ich bin hier, Vater, um Ihre Einwilligung zu dieser Ehe zu erbitten. Wozu? Nun gut, wenn du Wert auf meine Meinung legst, ich bin offen. Die Partie ist nicht gerade glänzend, mein Lieber. Auch wenn man beide Augen zudrückt. Ganz abgesehen von Verwandtschaft und Stellung der Rostovs in der Gesellschaft. Man spricht davon, dass sie vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen. Die Güter sind total verschuldet. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie Rostov sind mir bekannt. Ich habe mich bei meinem Entschluss nicht von pekuniären Erwägungen leiten lassen. Wovon sonst? Ach so, ja. Die Liebe. Hast du auch daran gedacht, dass deine Gesundheit nicht die beste ist? Deine Comtesse ist doch wohl noch sehr jung. Nun, deine Sache, wie du damit zurande kommst. Aber du hast einen Sohn und es ist vielleicht nicht wohlgetan, ihn einem so jungen Mädchen anzuvertrauen. Wie? Wenn ich nicht überzeugt wäre, dass sie ihm eine gute Mutter sein wird. Gut, gut, erledigt. Wir wollen nicht mehr darüber reden. Du musst wissen, was du willst. Meine Meinung zu dieser Angelegenheit brauche ich dir wohl nicht erst zu sagen. Aber ich möchte dich um eins bitten. Verschiebe die ganze Sache noch um ein Jahr. Reise ins Ausland, tu etwas für deine Gesundheit, such einen deutschen Erzieher für deinen Sohn Nikolai, wie du es ja ohnehin einmal vorhattest. Und wenn deine Liebe, deine Leidenschaft oder dein Eigensinn, wie du willst, nachher immer noch so groß ist, dann heirate meinetwegen. Und das ist mein letztes Wort. Das bitte ich dich zu beachten. Mein allerletztes! Fürst André war zu seinem Vater abgereist, ohne sich vorher von Natascha verabschiedet zu haben. Sie vermochte sich daher sein Ausbleiben nicht zu erklären und wartete Tag für Tag vergeblich auf seinen Besuch. Sie brachte es in dieser Zeit nicht über sich, irgendwelche Gesellschaften zu besuchen, und wanderte wie ein Schatten untätig und trübselig durch die Zimmer. Abends, wenn sie allein war, weinte sie. Und sie hatte auch ihre abendlichen Besuche bei der Mutter eingestellt. Alle Augenblicke wurde sie rot und war überaus empfindlich. Es war ihr, als wüssten alle von ihrer Enttäuschung, machten sich lustig über sie oder bemitleideten sie. Schließlich gesellte sich zu ihrem Herzenskummer noch gekränktes Ehrgefühl. Ich bitte dich, Natascha, quäl dich doch nicht selbst. Sicher ist er verhindert, durch dringende Angelegenheiten verhindert. Vielleicht ist er krank. Alles Mögliche kann geschehen sein. Hören Sie auf, Mama. Warum hat er uns nicht benachrichtigt? Er muss doch wissen. Fast 2 Wochen ist er jetzt weg. Spurlos. Nein, ich denke an die ganze Geschichte nicht mehr und ich will gar nicht mehr an sie denken. Es war eben ganz einfach so. Erst ist er gekommen und nun kommt er nicht mehr. Ich begreife es ja auch nicht, mein Kind. Aber es ist ganz unmöglich. Und dann will ich auch überhaupt nicht heiraten. Und dann habe ich auch Angst vor ihm. Wirklich, ich bin ruhig. Jawohl, ganz ruhig. Fürst Balkonski bitte darum, empfangen zu werden. Balkonski? Ach du lieber Gott. Ja, führ ihn herein. Nein, Mama, das ist doch schrecklich. Das ist doch nicht zum Aushalten. Ich will mich doch nicht schon wieder quälen müssen. Gräfin. Seien Sie willkommen, Fürst. Wir hatten lange nicht mehr das Vergnügen. Ich bitte Sie, Gräfin, und auch Sie, Comtesse, um Entschuldigung. Ich habe mich die ganze Zeit über bei Ihnen nicht sehen lassen, weil ich bei meinem Vater war. Ich musste mich mit ihm über eine für mich sehr wichtige Angelegenheit aussprechen und hatte anschließend einiges zu erledigen. Ich bin erst diese Nacht wieder in Petersburg angekommen. Ich muss mit Ihnen sprechen, Gräfin. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Geh, Natascha. Ich rufe dich dann. Gräfin, ich bin gekommen, um Sie um die Hand Ihrer Tochter zu bitten. Ihr Antrag, Fürst, Ihr Antrag ist uns durchaus angenehm und ich nehme ihn mit Freuden an. Auch mein Mann sicherlich. Ja, das hoffe ich. Aber die Entscheidung muss bei ihr selbst liegen. Ich werde mit ihr sprechen, sobald Sie mir Ihre Einwilligung gegeben haben. Geben Sie sie mir. Ja, ja, Fürst. Ich bin überzeugt, dass auch mein Mann einverstanden sein wird. Aber was Ihren Herrn Vater angeht... Ich habe meinen Vater von meiner Absicht unterrichtet. Und er hat sein Einverständnis an die unerlässliche Bedingung geknüpft, dass die Hochzeit nicht vor Jahresfrist stattfindet. Das wollte ich Ihnen gerade mitteilen. Mit Ihrer Erlaubnis, das finde ich ein wenig seltsam. Ich gebe ja zu, dass Natascha noch sehr jung ist, aber 1 Jahr ist doch eine sehr lange Zeit. Ja, anders wollte er nicht einwilligen. Fürst, wenn es irgendetwas gibt, was... Bitte, euer Durchlaucht. Ja, sag Natascha, ich lasse Sie bitten, hereinzukommen. Wenn es also irgendetwas gibt, was Ihrer Ehe mit meiner Tochter im Wege steht... Nein, durchaus nicht. Ich bin fest entschlossen und bitte Sie, an die Ernsthaftigkeit meines Wunsches zu glauben. Es ist nur mein Vater und selbstverständlich ich auch. Wir halten es für notwendig, dass ich zuvor meine angegriffene Gesundheit im Ausland wiederherstelle. Was mich betrifft, so halte ich mich durch mein Wort auf Lebenszeit gebunden. Da die Frist bis zur Hochzeit ungewöhnlich lang ist, wie ich zugebe, möchte ich aber nicht, dass sich Ihre Tochter ebenfalls als gebunden betrachtet. Ich schlage deshalb vor, die Verlobung vorerst niemandem anzuzeigen. Wenn die Comtesse vielleicht nach einem halben Jahr das Gefühl haben sollte... Mama, du hast mich rufen lassen? Ja. Fürst André hat soeben um deine Hand angehalten. Ich habe es von deiner Entscheidung abhängig gemacht. Ich lasse euch jetzt allein. Natascha. Natascha, ich liebe Sie seit dem Augenblick, da ich Sie zuerst sah. Ich bitte Sie, meine Frau zu werden. Darf ich hoffen? Lieben Sie mich? Ja. Was ist Ihnen? Ach, ich bin ja so glücklich. Natascha, ich muss Ihnen noch etwas sagen. Ich muss Ihnen sagen, dass es erst in einem Jahr sein kann. Oh, André, ich bin ja so glücklich. So glücklich. Verzeihen Sie mir, aber Sie sind noch so jung. Ich habe viel erlebt und viel erfahren. Ich habe Angst um Sie. Sie kennen sich selbst noch nicht. Ich will nicht davon sprechen, wie schwer dieses Jahr, das mein Glück hinausschiebt, auf mir lasten wird. Sie werden Ihr Herz in diesem Jahr prüfen können. Ich bitte Sie wohl, mich nach Ablauf dieses Jahres glücklich zu machen. Aber Sie sind frei. Unsere Verlobung wird geheim bleiben, und falls Sie zu der Überzeugung kommen sollten, dass Sie mich doch nicht lieben oder einen anderen lieben. Warum sagen Sie das? Sie wissen doch, dass ich Sie geliebt habe vom ersten Tage an, seit Sie damals zu uns nach Otradnoje kamen. Sie werden sich in diesem Jahr erst selbst richtig kennenlernen. Ein ganzes Jahr. Aber warum denn ein Jahr? Warum ein Jahr? Und geht es denn gar nicht anders? Das ist doch schrecklich. Nein, das ist schrecklich, da sterbe ich ja vorher. Das geht doch nicht, das ist ja zu schrecklich. Bitte, Natascha, Nein, ich will ja alles auf mich nehmen. Ich bin ja so glücklich. Fürst André hielt sie an beiden Händen, sah ihr in die Augen und konnte jene Liebe, die er bisher für sie empfunden hatte, in seinem Herzen nicht wiederfinden. Plötzlich war in seinem Herzen etwas anders geworden. Da war nicht mehr der poesieverklärte und geheimnisvolle Reiz des Begehrens, sondern da war Mitleid mit ihrer weiblichen, ihrer kindlichen Schwäche. Da war Furcht vor ihrer Hingabe und ihrem keine Grenzen kennenden Vertrauen. Da war ein schwer lastendes und zugleich freudig erhebendes Bewusstsein der Pflicht, die ihn von nun an auf immer mit ihr verband. Und dieses Gefühl war wohl nicht so hauchzart und schwelgend wie das frühere, aber es war ernster und stärker. Von diesem Tage an verkehrte Fürst André Balkonski als Bräutigam im Hause der Familie Rastow. Wir brachten den sechsten Teil einer Funkbearbeitung des Romans »Krieg und Frieden« von Lew Tolstoi. Die Personen und ihre Darsteller waren André Balkonski, Fred Düren, Maria, seine Schwester, Waltraud Kramm, Fürst Balkonski, sein Vater, Herwart Grosse, Pierre Besuchow, Hans-Peter Minetti, Natascha, Jutta Wachowiak, Graf Rastow, ihr Vater, Albert Garbe, Gräfin Rastowa, ihre Mutter, Gisela Morgen, Sonja, ihre Cousine, Gisela Büttner. Die Erzähler waren Walter Niklaus und Ingeborg Metschinski. In weiteren Rollen hörten sie Johannes Maus, Peter Brang, Günther Meyer-Brede, Christoph Engel, Evelyn Schüler und andere. Schnitt Monika Buley, Ton Hans-Jürgen Wollermann. Regieassistenz Detlef Kurzweg und Lothar Hahn. Funkbearbeitung Peter Goslicki. Regie Werner Grunow.